Bellas Briefe. Kinderhörspiel von Hans Zimmer. Ein Mädchen weint. Sie heißt Clara. Sie ist 9 Jahre alt oder 10. Sie sitzt auf einer Bank. Ein Mann kommt vorbei. Er trägt einen blauen Müllsack und einen Stock mit einer Metallspitze daran. Er piekst Papierfetzen vom Boden auf und tut die, wenn die Spitze fast voll ist, in seinen Sack. Er wird aufmerksam auf das Mädchen. Der Mann heißt Moritz. Später sagt er: Ich heiße Moritz Engel. Aber das sagt er nicht gleich. Zuerst fragt er Clara: Warum weinst du? Aber Clara guckt ihn gar nicht an, sondern schnieft nur. Dann schaut sie doch auf und sagt: Haben Sie Bella gesehen? Bella? Ich habe sie hier hingesetzt und jetzt ist sie weg. Bella? Wer ist Bella? Meine Puppe natürlich. Natürlich. Sie hat blaue Augen und gelbe Haare mit einem Band und sie hat ein blaues Waschkleid an und ist ganz rosa. Sie ist aus Stoff. Und jetzt ist sie weg? Das sag ich doch. Ich hatte sie schon, da war ich noch ganz klein. Und jetzt ist sie weg. Aber ich brauch sie. Spielen Mädchen in deinem Alter denn noch mit Puppen? Natürlich nicht. Ich spiele ja auch nicht. Aber wenn ich von Papa zu Mama gehe, nehme ich sie immer mit. Und dabei hast du sie hier verloren? Ja, muss ja. Das ist nämlich mein Weg. Ich gehe immer hier durch den Park. Von Papa zu Mama? Durch den Park? Geht man da nicht vom Wohnzimmer in die Küche zum Beispiel? Oder umgekehrt? Durch den Park in die Küche, das ist doch ein Umweg. Wir haben 2 verschiedene Wohnungen, Papa und Mama. Heutzutage ist das nichts Besonderes, sagt Papa. Heutzutage. Und plötzlich war Bella weg. Aber eins kann ich Ihnen sagen, ohne Bella kann ich nicht schlafen, da brauche ich gar nicht erst ins Bett zu gehen. Damit werden deine Eltern nicht einverstanden sein. Ist mir dann auch egal. Sie haben sie nicht vielleicht gesehen? Ich weiß nicht. Wo hast du denn schon überall gesucht? Überall natürlich. Und Clara zeigt, wo sie überall gesucht hat. Und das ist zwar nicht überall, aber im Papierkorb und unter der Bank, im Gebüsch und im Uferschilf und natürlich im hohlen Baum. Sehen Sie, überall. Ich habe dann bei Papa geschlafen, aber weil Bella weg war, konnte ich ja nicht schlafen. Wirklich? So schlimm? Wenn Ihr Kind weg wäre nachts, könnten Sie auch nicht schlafen. Bestimmt nicht. Aber eine Puppe... Ist kein Kind? Natürlich ist eine Puppe kein Kind. Aber es ist schon ein bisschen ähnlich. Kann Moritz Engel das nicht begreifen? Oder doch? Hat er denn keine Kinder? Ich habe keine Kinder. Und das war alles gestern? Ja, gestern. Bella saß hier auf der Bank. Wir haben Enten gefüttert. Bella ist ein schöner Name. Bella bedeutet auch die Schöne. Ich finde sie auch schön. Aber fehlt ihr nicht... Ein Arm, ja genau, es ist der linke. Haben Sie Bella etwa gefunden? Und ihre Haare, die sind so... Sie sind gelb. Gelb, genau. Und sie sind aus Wolle und gelb stellt blond dar. Habe ich mir gleich gedacht. Gelb stellt blond dar. Und Glasaugen hat sie... Blau. Ja, blau. Und eins ist... Es sitzt so ein bisschen daneben. Wissen Sie, habe ich selbst wieder angenäht. Ein bisschen daneben eben. Das schadet nichts. Da guckt sie mal ein bisschen woanders hin. Sagen Sie mir jetzt, wo sie ist? Tja, wo sie jetzt ist... Bitte. Das weiß ich nicht. Bitte. Wenn ich sie nämlich nicht wiederfinde, schlafe ich in meinem Leben nie wieder. Das sagt man so. Vorsicht, Herr Engel. Jetzt wird Clara wütend. Ich sag's aber nicht so. Ich sag's, weil ich es weiß. Also gut. Hör zu. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber sie hat gesagt, sie hat mir gesagt... Sie haben mit ihr geredet? Ich konnte ja nicht wissen, dass du sie vermisst. Jedenfalls hat sie mir versprochen, sie will mir schreiben. Schreiben? Ja, schreiben. Wie? Schreiben? Ihnen? Ja, das hat sie jedenfalls gesagt. Jetzt ist Clara wirklich platt. Und ein bisschen sauer ist sie auch. Da hat die Freude, dass es Bella irgendwo auf der Welt noch gibt, noch gar keinen Platz. Und natürlich, misstrauisch ist sie auch. Ein bisschen. Sie kennen sie doch gar nicht. Hab ich nicht gesagt, dass ihr ein Arm fehlt? Ja. Siehst du? Ich habe sie eben kennengelernt hier im Park. Sie hat den kleinen Enten zugeschaut, du warst nicht mehr da. Sie hat gesagt, oh, wie süß. Das sag ich auch immer. Und das hat sie von dir. Sie ist bestimmt ein bisschen wie du. Jedenfalls kamen wir ins Gespräch. Bella hat mit Ihnen über die Enten gesprochen? Ja, genau. Über Enten. Weißt du, ich arbeite ja hier im Park. Und Enten ist ein Thema. Und sie will Ihnen schreiben? Ja. Bella kann überhaupt nicht schreiben und sprechen auch nicht. Und ihre Haare sind aus Wolle und ihre Augen sind aus Glas. Aber sie fehlt dir. Trotzdem, sie ist bloß eine Puppe und ein Arm fehlt ihr auch noch. Es ist der linke. Und sie schreibt sowieso mit rechts. Haben Sie sich das ausgedacht? Quatsch ausgedacht. Wie soll ich mir einen fehlenden Puppenarm ausdenken? Das kann ich gar nicht. Ich sammle Papier auf hier im Park und im Winter helfe ich im Gewächshaus. Da ist es warm wie am Äquator. Da haben wir sogar einen Affen drin und einen Papagei. Den habe ich schon gesehen. Der Papagei kann Guten Morgen sagen, nicht? Genau, und fröhliche Weihnachten kann er auch. Aber das sagt er immer, auch zu Ostern. Also, wenn ein Tier sprechen kann, warum soll eine Puppe, die auch sprechen kann, nicht schreiben können? Ich will den Brief lesen. Natürlich, sollst du, selbstverständlich. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Clara. Clara? Klar, Clara, sollst ihn lesen. Klar, Clara. Ist ein blöder Witz, sagt Herr Pirsch auch immer. Und wer ist das? Mein Lehrer. Witze machen kann der nicht. Lehrer können grundsätzlich keine Witze machen, das ist bekannt. Aber Sie auch nicht. Also gut. So, aber jetzt muss ich weiter. Ich werde nämlich nicht fürs Rumstehen bezahlt und fürs Plaudern schon gar nicht. Herr Engel muss eigentlich gar nicht mehr so viel tun hier im Park. Aber ihm ist eine Idee gekommen. Und deshalb möchte er baldmöglichst weg. Und fürs Witzemachen werden Sie auch nicht bezahlt. Das stimmt. Fürs Witzemachen bekäme ich keinen Cent. Da würde ich glatt verhungern bei meinen schlechten Witzen. Und verdursten. Genau. Und erfrieren. So ist es. Eingehen würde ich. Und außerdem würde ich mich noch zu Tode langweilen dabei. Deshalb mache ich ja auch den Park sauber. Das kann ich wenigstens. Morgen komme ich wieder vorbei. Und wann kommst du? Mittags, gleich nach der Schule. Mal sehen. Vielleicht hat sie mir morgen ja schon geschrieben. Denn weit kann sie noch nicht sein. Und wie soll ich heute Nacht schlafen? Gut, hoffe ich. Witz schon wieder. Clara geht es jetzt ein ganz klein bisschen besser. In der Nacht träumt Clara dann von Bella. Sie muss doch eingeschlafen sein. Bella sitzt in einem Papierkorb im Park und dirigiert wie ein Verkehrspolizist den Verkehr. Aber das geht schwer mit einem Arm. Und dann merkt Clara, dass Bella ihr winken will und gar nicht den Verkehr meint. Und sie läuft schnell hin, aber Bella ist schon weg. Und über den Kanal im Park kommt ein großes weißes Schiff gefahren und wird immer größer und größer, sodass Clara richtig Angst bekommt. Und dann sieht sie Bella ganz hoch oben an der Reling stehen und winken. Und als das Schiff Clara fast überfährt, merkt Clara, dass die Bordaußenwand so weiß ist und so weich wie ihre Bettdecke. Ich warte schon mindestens eine halbe Stunde auf Sie und dabei habe ich gar nicht so viel Zeit. Hast du denn noch so viel zu tun? Ja, ich spiele Klavier, also ich lerne es. Macht es Spaß? Klavierspielen ist nicht einfach. Außerdem spiele ich noch Hockey. Ich glaube, ich spiele Hockey besser als Klavier. Ballett würde ich auch noch gern machen. Aber Mama meint, zwei Sachen außerdem reichen. Außerdem? Außer der Schule natürlich. Reicht tatsächlich. Hat Bella geschrieben? Klar, Clara. Sie sind wirklich nicht besser als Herr Pirsch. Ich kann nichts dafür. Ich muss das einfach so sagen. Und wo ist der Brief? In meinem Briefkasten. Und warum haben Sie ihn nicht rausgeholt? Schlüssel vergessen. Aber ich konnte ihn sehen, durch die Löcher in der Briefkastentür unten. Holen ging wohl nicht. Oh, fünfter Stock, renn da mal rauf. Ich wohne unterm Dach. Morgen, ich schwör's dir, da habe ich ihn dabei. Ich hab Kummer nach Bella. Kummer nach Bella. Wie klingt denn das? Die ist doch nicht gestorben. Die will bloß mal die Welt sehen. Als ich klein war und Papa ausgezogen ist, weil sie sich dauernd gestritten haben, Mama und er, da habe ich das so gesagt. Ich hab Kummer nach Papa. Das ist ja auch was anderes. Da kann man schon Kummer haben. Aber da hatte ich wenigstens noch Bella. Wie hast du geschlafen letzte Nacht? Nur ein bisschen. Ich glaube, ich habe von ihr geträumt. Bella geht's gut. Bestimmt. Sie hat ja auch schon geschrieben. Am anderen Tag treffen sich Clara und Moritz Engel wieder im Park. Und schon von ganz weit hinten sieht man Moritz den Brief schwenken. Clara! Alles klar! Hurra, hurra, der Brief ist da! Ach, Clara, da bin ich. Hier. Habe ich zu viel versprochen? Hier steht's. Meine Adresse. Moritz Engel, Wolkenweg 3. Was ist das für eine Schrift? Ja, Puppenschrift. Deshalb ist alles so rund. Haben Sie selber geschrieben, Herr Engel, nicht? Wie kommst du denn darauf? Weiß nicht. Sie wollen mich ja bloß trösten. Gut. Nehme ich den Brief wieder mit. Ist sowieso an mich adressiert. Lügen trösten aber nicht. Jedenfalls lässt sie dich schön grüßen. Hier steht's. Und vergessen Sie ja nicht den Gruß an Clara. Auf gar keinen Fall. Eure Bella. Clara nimmt Moritz den Brief aus der Hand und beginnt zu lesen. Und Moritz Engel guckt ihr neugierig über die Schulter, ob sie auch alles richtig liest. Aber Clara kann ziemlich gut lesen. Lieber Engel, mir geht's gut. Lieber nur keine Engel, Sorgen. Mir geht es gut. Nur keine Sorgen. Das müssen Sie auch Clara sagen. Und dass sie nicht traurig ist oder sauer. Aber als Sie mich dann in der Straßenbahn vergessen haben, da habe ich gedacht, Schluss jetzt mit dem langweiligen Puppenleben. Immer bloß auf dem Kissen sitzen und nett gucken. Mehr kann ich im Augenblick nicht schreiben. Außerdem fällt mir das Schreiben noch ziemlich schwer. Ich bin es ja nicht gewohnt. Aber vergessen Sie ja nicht den Gruß an Clara. Auf gar keinen Fall. Ich denke immer zu an Sie. Eure Bella. PS. Schickt mir bitte meinen Arm. Ich brauche ihn jetzt dringend. Hoffentlich findet Clara ihn wieder. Hier gibt es jemanden, die näht ihn mir an. Gruß, Bö. Wo der Arm ist, weiß ich genau. Aber wie kommt Bella in die Straßenbahn, Herr Engel? Tja, ich habe sie eben mitgenommen. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Es ist mir nicht gleich eingefallen. Ach, und in der Straßenbahn haben Sie sie dann vergessen. Bist du jetzt wütend? Das durften Sie überhaupt nicht. Was? Sie mitnehmen, das ist ja eine richtige Entführung. Entführung? Das war eine Rettung. Und wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Aber sie wird es uns sicher schreiben. Und Sie wollen ein Engel sein. Ich heiß doch bloß so. Clara ist ziemlich sauer auf Herrn Engel, das kann man hören. Wütend stampft sie davon. Aber schon am anderen Tag wartet sie wieder auf ihn. Er will ja den Brief mitbringen. Noch traurig? Ja. Geschlafen? Etwas. Mehr als gestern? Bisschen. Herr Engel? Hat sie wieder geschrieben? Simsalabim. Ein Brief. Rosa! Und duftet. Ganz feines Briefpapier. Was steht denn drin? Habe ich selbst noch nicht gelesen. Zeig! Clara reißt Moritz den Brief fast aus der Hand. Jetzt mach ich noch nicht kaputt. Moritz zieht schnell seine Hand mit dem Brief weg und setzt sich auf die Bank. Clara setzt sich sofort daneben. Und Moritz öffnet den Brief vorsichtig und beginnt zu lesen. Lieber Engel, eins weiß ich schon und Sie sollten das Clara unbedingt sagen. Lieber Engel, die Welt ist ganz eins schön weiß groß, ich schon und Sie sollten das Clara unbedingt sagen. Die Welt ist ganz schön groß und man kann sich ziemlich schnell verlaufen. Aber andererseits, immer nur auf dem Kopfkissen sitzen, das ist auch nichts für mich. Früher hat Clara ja noch mit mir gespielt, das war dann noch eine Abwechslung. Sie war die Mutter und ich natürlich das Kind. Und ich musste immer Sachen anziehen, die ich nicht wollte. Und ich habe geschrien und Clara hat geschimpft. Sie war ziemlich streng und manchmal hat sie mich in den dunklen Schrank eingesperrt zur Strafe. Und hinterher habe ich dann brav alles angezogen, was sie wollte. Sogar kratzige Wollpullover und drei Mützen übereinander, weil es immer ganz kalt war. Das stimmt genau. Sie war ganz schön unartig und ich musste sie immer erziehen. Und dann wollte sie sogar mal weglaufen. Was? Wohin? Nach Indien, aber nur dahin, wo die Tiger grün sind. Grüne Tiger? Ja, Vegetarier. Die grünen Tiger sind Vegetarier. Die fressen keine Menschen und Puppen auch nicht. Also ins grüne Tiger-Indien könnte ich vielleicht gehen, wenn ich alt bin. Das ist einmal ein sicherer Ort. Nur vegetarische Tiger und dann auch noch schön grün. Willst du weiterlesen? Indien habe ich nie gesehen. Indien habe ich nie gesehen. Und das Meer auch nicht. Lass Bella um Gottes Willen zu Hause, hat Mama gesagt, wenn wir mal zum Meer verreist waren. Die versandet doch völlig, wenn du sie zum Strand mitnimmst. Und dann hast du den Sand im Bett. Wenn ich geblieben wäre, hätte ich niemals das Meer gesehen. Aber jetzt werde ich das Meer bald sehen. Weil die Stadt, in der ich bin, ist eine Hafenstadt. Und da muss ja das Meer bald irgendwo sein. Also, wie ich hierher gekommen bin? Ich saß in einem Einkaufskorb neben einem Sellerie auf einem Salatkopf. Der Sellerie roch streng, aber der Salatkopf war weich. Mit dem Korb bin ich verreist. Der Korb hing an einer dicken, bunt gestreiften Dame. Es war wie im Korb von einem Heißluftballon, wie sie im Sommer immer über die Häuser fliegen. Gelandet bin ich dann in einem Puppenwagen im Hausflur von einem ganz prächtigen Haus. Marmortreppen gab es. Ich dachte, ein Schloss, als ich aufwachte. Eine Frau sagte, was hat denn Caroline da an ihrem Puppenwagen? Und ich merkte sofort, dass die mich nicht mag. Aber Caroline sagte dann, ich will sie aber behalten. Das ist meine. Die war in meinem Puppenwagen. Aber der fehlt doch ein Arm. Dann soll Frau Yilmaz einen neuen dran nähen. Frau Yilmaz näht einen neuen dran, wenn ein neuer da ist. Also schickt mir den Arm ganz schnell. Lange halte ich es in diesem Haus bestimmt nicht aus. Eure Bella. Außerdem vermisse ich Clara. Ich habe euch gar nicht geschrieben, wie die Stadt heißt, in der ich bin. Aber sie hat einen Hafen und ist sehr groß. Und ihr dürft raten. Eure Bella. Hast du den Arm eigentlich mitgebracht? Klar. Dann schicke ich ihn ihr. Aber wissen Sie denn, wohin? Wir werden es einfach raten. Und das soll gehen? Wenn Bella es sagt, wird es schon gehen. Und außerdem schreibe ich natürlich auch noch Bella auf das Päckchen. Lieber Engel, liebe Clara, vielen Dank für den Arm. Frau Yilmaz hat ihn schon angenäht. Und ich sehe jetzt aus wie neu. Ich habe auch ein neues Kleid an und ein Hütchen auf, sodass ich kaum etwas sehen kann. Ich bin bei ziemlich feinen Leuten. Herr Schön, das ist der Papa hier, ist vielleicht eine Type. Das ist so einer, der furzt noch nicht mal auf dem Klo. Weil das unfein ist, denke ich mir jedenfalls. Und er hält sogar den Arm raus zum Abbiegen, wenn er sein Fahrrad schiebt. Das habe ich aber gesehen. So ordentlich ist der. Aber sonst streiten sich Herr und Frau Schön mindestens genauso doll wie Claras Eltern. Frau Schön sagt immer, wie du meinst, zu Herrn Schön und knallt die Tür zu. Sie meint es nämlich auch irgendwie anders. Ich vermisse Clara und die Unordnung zu Hause. Aber ich musste einfach mal die Welt besichtigen und vom Kopfkissen aus sieht man nun mal einfach nicht so weit. Ich schreibe euch wieder. Eure Bella. Sind ja ganz schön viele Flecken auf dem Brief. Tintenkleckse. Sie schreibt mit Füller. Wo hat sie denn den her? Ist eben ein feines Haus. Ist aber ein oller Füller. Jetzt hat sie schon 4 Briefe damit geschrieben. Mir wäre lieber, sie wäre hier. Da könnte ich auf die Briefe verzichten. Aber es ist doch spannend, einen Brief zu bekommen, hm? Ja, schon. Wann wohl der 5. Brief kommt? Bestimmt bald. Ich freue mich schon auf den 6. Der 7. ist meiner. Und meiner der 8. und der 9. Und der 10. Der ist für uns beide. Sind ja alle für uns. Und wirklich, es dauert nicht lange und da kommt Moritz Engel aufgeregt angeflogen und hält einen Brief in der Hand, ohne Umschlag zwar, aber ganz deutlich in Puppenschrift und natürlich mit blauer Tinte geschrieben und mit Tintenflecken verziert und sagt... Ich habe ihn schon aufgemacht. Vor Aufregung und aus Versehen. Und der Umschlag? Ach, auf dem Küchentisch. Vergessen. Sie haben ihn wohl schon gelesen. Er kommt von ziemlich weit her. Liebe Clara, lieber Engel, ihr werdet es nicht glauben. Diesen Brief hätte ich euch in einer Flaschenpost schicken müssen. Diesen Brief hätte ich euch in einer Flaschenpost schicken müssen eigentlich. Aber das hätte bestimmt viel zu lange gedauert. Und ihr hättet mich beim Warten womöglich vergessen. Und es ging ja auch so. Denn das Postschiff kam vorbei und uns entgegen. Und Lars warf den Postsack hinüber und der Postmatrose fing ihn auf. Ihr werdet es nicht glauben. Ich bin auf Kurs nach Südamerika. Da staunt ihr was? Naja, ich auch. Wollt ihr wissen, wie das kam? Das kam nämlich so. Wir hatten eine Hafenrundfahrt gemacht. Familienausflug war ausnahmsweise mal was und ich durfte sogar mit. Und der Captain von unserer Barkasse erzählte durch den Lautsprecher, wo die Schiffe herkamen und wo sie hin wollten. Das wusste der alles. Und später standen wir noch am Kai und schauten zu, wie die Schauerleute, so heißen die, die die Schiffe beladen, die Schiffe beluden. Und ich saß so auf einem Stapel von Säcken. Mit was weiß ich denn, was da drin war? Und die Säcke lagen auf einer Palette. Und oben war so ein Ring. Und plötzlich kam ein Haken. Und schon flog ich an der Bordwand hinauf und gleich wieder hinein in ein schwarzes Loch, das mir Hören und Sehen verging. Und als mir die Besinnung wieder kam, hörte ich, wie jemand sagte: Nichts. Steht gar nicht mehr da, was jemand sagte. Zeig. Komisch. Der Brief ist hier zu Ende. Oder Sie haben ein Blatt auf dem Küchentisch vergessen. Ach Quatsch, doch das hätte ich nun wirklich gemerkt. Jetzt ist Bella in Südamerika. Da findet sie doch nie wieder nach Hause. Was haben denn eigentlich deine Eltern dazu gesagt, dass sie weg ist? Mama hat mir eine neue gekauft, mit Schlafaugen und Echthaar. Und als ich zu Papa kam, saß da genau dieselbe auf dem Kissen. Aber wissen Sie, für eine neue Puppe bin ich tatsächlich zu alt. Verstehe. Aber meine Eltern verstehen es, glaube ich, gar nicht. Sie haben mich nicht mal gefragt, ob ich überhaupt so eine Puppe gebrauchen kann. Naja, sie wollten dich eben trösten. Sie wollten dir helfen. Aber sie fragen einfach nie. Als sie sich scheiden gelassen haben, haben sie mich auch nicht gefragt. Weißt du, Clara, wir glauben eben, es ist das Beste für uns alle, hat Mama gesagt. Aber wie ich das finde, haben sie nicht gefragt. Und Papa hat gesagt: Ja, Clara, das glaube ich auch. Und ab dann gab es immer alles doppelt. Bei Mama eins und bei Papa eins. Nur Bella gab es nicht doppelt. Das ging nämlich gar nicht. Bella kann man nicht doppelt machen. Die gibt es nur einmal und jetzt gibt es sie keinmal. Jetzt ist sie weit weg in Südamerika. Aber wir wissen, wo sie ist. Hast du gesehen, wie groß die Enten schon sind? Ich gebe ihnen ja auch immer ab von meinem Pausenbrot. Na dann, kein Wunder. Ja, tatsächlich. Moritz hatte ein paar Seiten des Briefes auf dem Küchentisch liegen gelassen und da fand er sie dann auch wieder. Als Clara und Moritz sich das nächste Mal trafen im Park, da hatte er die Seiten dabei und zog sie freudestrahlend aus der Tasche. Hier, was sagst du nun? Wo sind die denn her? Küchentisch. Hab ich doch gesagt. Stimmt. Also, zuerst auf dem Küchentisch, dann war das Fenster offen, ein Windstoß und schon lag alles unter dem Küchentisch, vollständig verschwunden, unsichtbar. Zeigen Sie her. Ja, wirklich, hier geht's weiter. Guck mal da, wo kommt denn die da her? Guck mal da, wo kommt denn die da her? Und ein anderer sagte: Tja, da wird jetzt eine Puppenmutter sehr traurig sein. Und da musste ich sofort an dich denken, Clara. Und deshalb sag ich dir, dass du nicht traurig sein sollst, weil es mir gut geht und ich ein abenteuerliches Leben führe und du gar keine Angst um mich zu haben brauchst. Dann sagte der Mann, der das von der Puppenmutter gesagt hat: Ich werde sie mitnehmen. Wer weiß, wer sich sonst um sie kümmert. Und sie sieht nett aus. Frauen an Bord sollen nicht sein, sagte jetzt der andere und lachte. Und der erste brummte: Na ja, braucht ja niemand zu wissen. Bleibt unser Geheimnis, okay? Und der andere knurrte: Okay. Wissen Sie, was ich komisch finde, Herr Engel? Na, was? Bella erzählt im Brief, wie der Lars ihren Brief, den sie schreibt, in den Postsack und dann den Postsack aufs Postschiff geworfen hat. Ja, und? Bella kann doch keinen Brief schreiben, der schon im Postsack auf dem Postschiff ist, oder? Ja, wenn du meinst. Merkwürdig. Vielleicht hat sie im Postsack geschrieben. Das ist jetzt aber Quatsch. Warum haben sie eigentlich immer so blaue Finger? Was? Blaue Finger. Ich? Klar. Ach, die blauen Finger. Arbeiten Sie eigentlich nicht mehr im Park? Na doch, gerade. Aber um diese Jahreszeit habe ich viel Nachtdienst. Im Park? Ja, ich muss doch die Tintenschnecken vom Weg weg sammeln. Tintenschnecken? Ja, genau, Tintenschnecken. Und das kann man bekanntlich nur nachts. Warum denn das? Tagsüber sieht man sie nicht. Und die Leute treten leicht drauf. Aber nachts leuchten sie blau und ich nehme sie und lege sie zur Seite, dass nichts passiert. Davon bekommt man eben blaue Finger. Und wie blau? Ja, man kann die Schnecken auch melken und die Tinte in kleine Fässer abfüllen. Die Tinte ist sehr kostbar. Jetzt fangen Sie wirklich langsam an zu spinnen, Herr Engel. Spinnen, genau. Wenn Spinnen Seide geben, warum nicht Schnecken Tinte? Sind das nicht Raupen? Seidenraupen? Na, dann spinnen eben die Raupen, das ist doch egal. Clara und Herr Engel treffen sich immer wieder im Park. Sie brauchen sich gar nicht zu verabreden. Herr Engel ist ja sowieso da und Clara muss jeden Tag durch. Nur wenn Ferien sind und sie verreist ist, dann natürlich nicht. Und Ferien sind gerade. Sommerferien. Und da sehen sie sich nicht. Aber gleich am ersten Schultag treffen sie sich wieder. Clara ist schon da und zählt die Enten. Herr Engel kommt gerade. Ach, Tag, Clara. Tag, Herr Engel. Na, wie geht's? Es fehlen zwei kleine Enten. Sie sind einfach nicht mehr da. Es sind überhaupt keine kleinen Enten mehr da, weil sie alle schon ziemlich groß geworden sind. Trotzdem fehlen zwei. Vielleicht auch nach Südamerika. Die brauchen kein Schiff, die schwimmen selbst. Das ist schon wieder mal Quatsch. Stimmt. Vielleicht war es der Habicht oder ein Fuchs. Was meinen Sie? Wenn die Mutter nicht aufpasst, manche werden geschnappt, bevor sie groß sind. Das ist gemein. Ja, aber das ist so. Aber ich glaube, die anderen kriegen sie nicht. Die sind wirklich zu groß. Es ist übrigens wieder ein Brief angekommen. Ein Brief? Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Weil es eben noch andere wichtige Sachen gibt, die wir zu besprechen haben. Gehen Sie schon her, ich bin so gespannt. Na, hol ihn dir doch. Gehen Sie ihn her. Hol ihn Mono, dir. Mono, geben Sie ihn her. Und Moritz Engel rennt mit dem Brief in der Hand davon und Clara hinterher. Aber Clara ist ziemlich schnell, sie spielt ja Hockey und da muss man laufen können. Und Herr Engel heißt zwar so, aber fliegen kann er doch nicht. Ganz außer Atem springt er auf eine Bank und ruft, Clip. Dann hält er den Brief hoch in die Luft. Sie sollen ihn hergeben. Und lässt ihn schließlich los und der Brief segelt Clara langsam in die Hände. Clara reißt den Umschlag auf, nimmt den tintenfleckigen Brief heraus und fängt an zu lesen. Lars hat zwei Töchter zu Hause in Stockholm in Schweden. Zwillinge und ungefähr fünf. Du weißt ja, das ist ein schlimmes Alter für Puppen. Fünfjährige reißen einem die Haare aus und die Augen. Und dauernd wird man an- und umgezogen. Nie hat man seine Ruhe. Oder sie schmeißen einen einfach in die Ecke und rühren einen 14 Tage nicht mehr an. Die werden sich freuen, die beiden, über eine Puppe wie dich, hat Lars Larsen gesagt. Also auf die bin ich gar nicht neugierig. Zwei süße, blonde, verwöhnte Engelchen. Entschuldigung, Herr Engel. Und ich dazwischen. Da ist der Arm, den mir Frau Jemers so schön angenäht hat, bestimmt ganz schnell wieder ab. Und der andere gleich mit? Nein, danke. Da will ich bestimmt nicht hin. Obwohl, Lars Larsen ist wirklich total nett. Herr Engel? Hm? Haben Sie eigentlich auch einen Computer? Ich? Ja, Sie. Wie kommst du jetzt darauf? Nur so. Ach so. Ja, doch, hab einen. Aber einen ganz alten. Ich schreibe lieber mit der Hand, mit Bleistift oder mit Füller in der Küche. Aber E-Mails kann man nicht mit der Hand schreiben. Kann man nicht. Aber ich gehe sowieso immer zur Post oder zum Briefkasten. Direkt an der Ecke, gegenüber von dem Haus, in dem ich jetzt wohne, hing ein Briefkasten, als ich einzog. Und ich dachte, das ist gut. An einer Ecke mit Briefkasten, da will ich wohnen. Aber jetzt ist er weg. Die Post dachte, er wäre überflüssig und sie könnten ihn wegsparen. Aber mir fehlt er. Und ich trage manchmal tagelang einen Brief in der Tasche mit mir herum und vergesse ihn einfach einzuwerfen, weil der Briefkasten nicht mehr da ist. Papa und Mama haben sich eine Zeit lang immer nur E-Mails geschrieben, weil sie so sauer waren, dass sie nicht mal telefonieren konnten. Papa sagte, da geht E-Mail am besten, da kannst du sauer sein, wie du willst. Es bleibt leise. Warum haben sie sich denn getrennt? Weiß nicht. Haben sich eben gestritten, so sagen sie. Und Papa sagt, die Liebe war alle. Kann ja sein. Eines Tages guckst du in den Topf, wo die Liebe drin ist, und was ist? Nichts drin. Die Liebe ist alle. Und kommt auch nichts mehr nach. Dann ist Papa ausgezogen und Mama hat mir einen vorgestellt und gesagt, das ist Georg. Er hat auch zwei Kinder, die sind fast genauso alt wie du. Ist das nicht toll? Also ich fand's gar nicht toll. Aber der Georg mit seinen zwei Kindern wohnt jetzt bei uns im Haus, weil gerade eine Wohnung frei geworden ist. Und am Wochenende spielen wir immer Großfamilie. Mama findet Großfamilie ganz toll. Und Georg auch. Und wie findest du es? Ich find's ganz witzig. Aber manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil Papa alleine ist. Ganz allein? Nee, er hat eine Freundin. Na also. Und manchmal finde ich Großfamilie total nervig. Hast du auch eine Freundin mit Kindern und eine Frau, die weg ist? So ähnlich. Weißt du, was ich komisch finde? Oma und Opa sind doch viel älter als Mama und Papa und du. Kann ja nicht anders sein. Klar. Clara. Ja, aber bei denen ist nie was anders. Oma kocht und Opa will immer gerade in den Keller gehen, wenn ich komme. Oder er isst schon. Und wenn er schon isst, dann kommt er sofort hoch und bringt ein Glas eingemachte Kirschen mit. Und wenn er gerade gehen will, dann geht er, kommt aber gleich wieder. Auch mit Kirschen? Woher wissen Sie das? Hm. Ja, und die schmecken so gut. Und Oma hat mir nie irgend so einen Georg vorgestellt, der ihr Freund ist. Vielleicht haben die alten Leute es eben besser gemacht als deine Eltern. Ich möchte es auch besser machen. Und wie? Weiß noch nicht. Wie ähnlich eigentlich? Was? Sie haben vorhin gesagt, so ähnlich wie mit Papa und Mama und Georg. Das meinst du? Also wie ähnlich? Sie brauchen es auch nicht zu sagen. Es war anders. Ganz anders. Meine Frau ist gestorben und das Kind. Und es war meine Schuld. Es war ein Autounfall. Weißt du, es war so ein Unfall, worüber man in der Zeitung liest und sagt, schrecklich, und froh ist, dass es einem selber nicht zugestoßen ist. Aber mir ist es zugestoßen. Das war meine Schuld. Ich saß am Steuer. Ich war unachtsam. Ich war zu schnell. Ich bin immer zu schnell gefahren. Wir sind von der Straße abgekommen, wir haben uns überschlagen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Im Krankenhaus bin ich aufgewacht und habe gefragt, wo sie sind. Wir waren noch zusammen im Auto. Das wusste ich noch. Da habe ich es erfahren. Es ist wirklich nicht so ähnlich wie bei uns. Es ist viel trauriger. Und unser Topf. Der mit der Liebe? Ja, genau. Der war noch ganz voll. Ich wollte auch nicht mehr weiter leben. Aber es geht eben einfach weiter. Irgendwie. Ich konnte nur nicht mehr arbeiten, weil ich immer an sie denken musste. Dann habe ich hier im Park angefangen. Das ging ganz gut. Tintenschnecken sammeln. Ich habe sie auch schon früher hier mal gesehen. Auf dem Heimweg. Ach, ja? Naja. Eigentlich wollte ich dir das gar nicht erzählen. Keine Geschichte für Kinder. Ich höre aber zu. Ja, Clara. Sie müssen klar Clara sagen. Klar Clara. Sie wird jetzt ungefähr so alt wie du. Wer? Meine Tochter. Schön, dass ich dich getroffen habe. Clara. Danke, Herr Engel. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Hockey oder Klavierstunde? Hausaufgaben und Abendessen. Herr Engel, was meinen Sie? ob morgen wieder ein Brief kommt? So schnell? Aber es kann natürlich sein. Clara läuft nach Hause und Moritz Engel bleibt noch ein bisschen auf der Bank sitzen. Auch deshalb, weil die Sonne scheint und weil er Clara seine Geschichte erzählt hat. Und seine Geschichte erzählt er selten. Aber dann fällt ihm etwas ein und er steht auf und geht davon. Er pfeift sogar ein wenig. Unser Schiff ist natürlich kein Passagierdampfer. Aber sie nehmen doch ab und zu Passagiere mit und dafür haben sie ein paar Extrakabinen. Lars hat zwar gesagt, ich soll nicht aus der Kabine gehen, aber ich hab's natürlich doch gemacht. Unheimlich war es mir ja. Denn stellt euch vor, ein Schiff voll mit wild aussehenden Matrosen aus allen Ländern der Erde, mit Tätowierungen überall, wo man Haut sehen kann. Ich habe mich also trotzdem rausgeschlichen aus der Kabine und bin den Gang lang und eine Treppe hinunter. Und da stand er, guckte mich so von oben her an und sagte, wer hat dich denn verloren? Ich war sofort wie erstarrt. Ich rührte mich nicht, saß still auf der Treppe wie auf einem Sofakissen. Vor Schreck klappten mir die Schlafaugen zu. Ich merkte, wie ich nach oben schwebte. Du bist ein hübsches Ding, hörte ich seine Stimme sagen. Du kommst mir tatsächlich wie gerufen. Ich hätte so gerne meine Schlafaugen wieder zugemacht, aber es ging einfach nicht. Ich musste hinsehen und wünschte mir Lars Larsen herbei, aber der kam natürlich nicht. Und so nahm mein Leben eine plötzliche Wende. Leider kann ich jetzt nicht mehr weiterschreiben, weil gleich die Probe beginnt und ich dringend gebraucht werde. Ich kann euch aber insoweit beruhigen, als ich sagen kann, dass es mir gut geht und dass mir nichts Ernsthafteres als ein ziemlicher Schrecken zugestoßen ist. Herzliche Grüße aus Übersee, eure Bella. Auf so einem Schiff würde ich auch gern mal fahren. Als blinde Passagierin? Nee, nicht blind. Ich will ja was sehen von der Welt. Blinder Passagier heißt heimlich mitfahren, ohne Geld. Weiß ich doch. Aber was meint Bella wohl mit Probe? Wissen Sie das, Herr Engel? Vielleicht eine Theaterprobe. Auf einem Schiff? Tja, keine Ahnung. Ich habe schon mit Bella Theater gespielt. Also Oper. Ich habe Bella toll angezogen und Mama hat eine Opernplatte aufgelegt und Bella hat gesungen. Und Papa hat Bella mit einer Nachttischlampe angestrahlt. Bella mochte das und ich auch. Aber auf einem Schiff? Ob sie bald wieder schreibt? Da bin ich mir ganz sicher. Ja, sie. Clara läuft los. Aber als sie schon ein ganzes Stück weiter ist, da ruft Herr Engel noch mal hinter ihr her. Wenn ein Brief da ist, komme ich sofort hierher zur Bank. Bestimmt ist nächste Woche wieder einer da. Nächste Woche ist Klassenfahrt. Ohne Bella. Dann kommt er übernächste Woche. Dann übernächste Woche. Tschüss, Engel. Tschüss, Clara. Ist sowieso ein Wunder, wie so ein Brief seinen Weg findet, um die halbe Welt direkt in deine Hände. Das muss man sich vorstellen. Jemand auf der anderen Seite der Erdkugel schreibt ein paar Wörter auf einen Umschlag und wirft ihn in den Kasten. Und eines Tages bringt ihn der Postbote zu dir, steckt ihn in den Briefschlitz und wenn du nach Hause kommst, findest du ihn. Wer da wohl geschrieben hat, du schaust auf den Absender, was wohl drinstehen mag. Gespannt reißt du den Briefumschlag auf und noch im Flur stehst du und liest, obwohl die funstlige Lampe kaum genug Licht gibt zum Lesen. Liebe Clara, lieber Herr Engel, ganz am Horizont sieht man ein winziges Wölkchen aufsteigen. Da kommt wieder das Postschiff. Da kommt wieder das Postschiff, das nach Europa fährt, hat Lars gesagt. Und alle Briefe, die fertig geschrieben sind, dürfen mitreisen. Also schreibe ich, bis der Postdampfer da ist. Kennt ihr eigentlich das Märchen von der einbeinigen Tänzerin? Ich will es euch vorsichtshalber erzählen. Denn wenn ihr es nicht kennt, dann versteht ihr wirklich gar nichts und versteht auch nicht, wie es mir geht. Also, es war einmal. Dieses Märchen fängt genauso an wie alle anderen. Es war einmal ein Mädchen, das hatte blonde Haare und blaue Augen. Merkt ihr? Ganz wie ich. Und es konnte über die Maßen schön, wundervoll tanzen. dass jeder, der sie tanzen sah, sich sofort in sie verliebte. Auch der König hatte sie schon tanzen sehen und sie zum Vortanzen eingeladen in sein Schloss. Und bei der Gelegenheit hat sich natürlich der Prinz in sie verliebt. Wo er doch schon dieser hässlichen Prinzessin aus dem anderen Königreich versprochen war. Die hässliche Prinzessin hatte natürlich sofort erfahren, dass der Prinz gar nicht sie, sondern die schöne Tänzerin liebte. Und war sowas von sauer, dass sie zu ihrem Vater gegangen ist und ihm gesagt hat, er solle sofort deswegen einen Krieg anfangen. Und da der König sich weniger vor einem Krieg als vor seiner hässlichen Tochter fürchtete, fing er eben den Krieg an. Da bekam der erste König einen ziemlichen Schreck. Denn darauf war er tatsächlich nicht vorbereitet. Und Soldaten hatte er auch nur ein paar. Seinem besten Soldaten aber hatte ein Löwe auf der Jagd das Bein abgebissen. Und seitdem saß der dauernd zu Hause herum und blies Trübsal und hatte zu nichts Lust, weder zur Jagd noch zum Krieg führen. Er war übrigens der Bruder der Tänzerin. Bald stand der andere König mit seinen Soldaten vor den Toren und es waren mindestens zwei mehr, als der erste König hatte, nämlich fünf. Da schickte der erste König nach der Tänzerin und sagte zu ihr, »Hör zu, Esmeralda, also, du hast uns das Ganze eingebrockt, aber im Krieg werden Soldaten gebraucht und nicht Tänzerinnen. Im Krieg wird nämlich marschiert und nicht getanzt, Esmeralda. Und deshalb habe ich angeordnet, dass du deinem Bruder Hieronymo ein Bein abgeben musst, dass er wieder marschieren kann und den Krieg für mich gewinnt. Das ist beschlossene Sache. Dein Bein ist das einzige, das ihm passt. Also heul hier nicht rum, Esmeralda, es nützt nichts. Das Bein muss in den Krieg. Abmarsch!« So wurde Esmeralda das Bein abgetrennt und dem Bruder angenäht. Und das ging ruckzuck. Kaum hatte der ein zweites Bein unter sich bemerkt, da marschierte er schon in den Krieg und der war dann auch bald gewonnen. Jetzt saß Esmeralda allein zu Hause und weinte um ihr Bein und darum, dass sie nie wieder tanzen können würde. Als aber dann die Siegesfeier kam, merkte man im Schloss, dass etwas fehlte. Es war keine Tänzerin da, die das Fest verschönern und alle Augen zum Strahlen bringen konnte. Esmeralda saß zu Hause im Kräutergärtlein und kaute an einem Salbeiblatt, das so bitter schmeckte wie das Leben selber. Plötzlich hörte sie ein Geräusch unter sich und im Gras saß eine braune, fette Kröte, die so hässlich war, dass sich Esmeralda sofort schrecklich vor ihr ekelte. Und sie hätte sicherlich Reißaus genommen, wenn, ja, wenn. Ach, ihr wisst schon, warum sie sitzen blieb. Und weil sie nicht weglaufen konnte, musste sie weinen. Und die Tränen fielen direkt auf den hässlichen braunen Krötenrücken. Und die Kröte dehnte sich und regelte sich wie unter einer warmen Dusche. »Oh, das tut gut«, schnarrte sie. »So gut.« Man muss die Kröte schon verstehen, denn es hatte 7 Wochen nicht geregnet. »Wie wär's, wenn ich dir einen Wunsch erfüllte?« »Was denn für einen?« fragte Esmeralda misstrauisch. »Welchen du willst«, sagte die Kröte. »Aber nur einen, nicht 3.« Und da sagte Esmeralda, ohne nachzudenken, »Ich möchte so gerne wieder tanzen können.« Und die Kröte sagte sofort, »Dein Wunsch sei dir gewährt.« Ja, so sagt man das im Märchen. Und schon war sie davon gesprungen. Und Esmeralda saß da und guckte, aber ihr wuchs kein Bein nach. »Ach, diese blöde Kröte«, dachte sie, »und ich habe ihr wirklich geglaubt.« Doch die Kröte hatte nicht gelogen. Esmeralda hatte ja schließlich nicht gesagt, »ich möchte wieder 2 Beine haben«, sondern bloß, »ich möchte wieder tanzen können«. Na also, da hörte sie von ferne Musik. Die Musik aus dem Schloss. Ach ja, die Siegesfeier. Die Musik war so schön, dass es Esmeralda hochhob. Sie wusste wirklich nicht, wie ihr geschah. Und dann drehte es sie um sich herum und sie tanzte wirklich, sie tanzte auf ihrem einen Bein. Sie tanzte zum Schloss. Alle Türen öffneten sich wie von selbst. Sie tanzte in den Ballsaal. Ihr Tanz auf dem einen Bein, das war kein Hüpfen, kein Stolpern, sondern ein Schweben und Drehen. Und sie tanzte so schön, dass sich wirklich alle, restlos alle in sie verliebten. Und natürlich auch der Prinz. Der war zwar schon in sie verliebt gewesen, als sie noch zwei Beine hatte, aber mit einem Bein liebte er sie wirklich noch viel mehr. Und den Rest könnt ihr euch denken. Es ist ja ein Märchen. Oh, und der Postdampfer ist auch schon da. Viele Grüße, Bella. Puh, der Postdampfer. Bella findet wohl immer eine Ausrede, um nicht alles zu erzählen. Ausreden braucht man im Leben. Wie Nils aus unserer Klasse. Der kommt immer zu spät. Der hat schon mal einen abgebrochenen Fahrradlenker mitgebracht und hat gesagt, es wäre seiner. Und er wäre während der Fahrt kaputt gegangen. Dabei hat er ihn bloß auf dem Sperrmüll gefunden. Und das Fahrrad stand heil vor der Tür. Und der Lehrer? Herr Pösch hat's natürlich gemerkt. Hör mal, eine einbeinige Tänzerin. Das ist doch wirklich nicht schlecht, oder? Und das Märchen geht gut aus? Tun Märchen alle, sagt Papa. Papa hat mir früher auch Märchen vorgelesen. Aber aus Büchern. Dornröschen. Dann wollte ich auch Prinzessin sein. Siehst du? Hoffentlich kommt der nächste Postdampfer bald. Ja, aber Clara muss doch wieder ganze 3 Wochen warten, bis ein Brief kommt. Diesmal treffen sich Moritz und Clara nicht im Park wie sonst immer, wenn Clara Schule aus hat und Moritz Pause. Moritz hat Bellas Brief mit der Post geschickt. Er kann nicht. Er ist krank, schreibt er. Und außerdem ist es mittlerweile Herbst geworden und es ist regnerisch. Und die kleinen Enten sind schon groß und alle Parkbänke sind nass und kalt. Wahrscheinlich hat Moritz einen ordentlichen Schnupfen. Aber das schreibt er nicht. Ihr Lieben, erinnert ihr euch noch? Ich blickte in ein schwarzes Gestrüpp und 2 tintenblaue Seen und was ich noch vergessen hatte, in den rauchenden Schlund eines Vulkans. All das zusammen war das Gesicht von Umberto, der eigentlich bloß Hubert heißt. Und der Rauch kam von einer Zigarre, die er rauchte. Aber Umberto ist sein Künstlername. Denn Umberto ist der Direktor des weltberühmten Puppentheaters Apfelputzen auf dem Weg nach Südamerika. Und als er mich gefunden hatte, sagte er, »Du hast mir gerade noch gefehlt.« Und das meinte er so, wie er es sagte. Du wirst meine einbeinige Tänzerin. Also, um es kurz zu machen. Die einbeinige Tänzerin des Puppentheaters ist weg, so wie ich vorher. Aber die Geschichte von der einbeinigen Tänzerin ist nun mal das wichtigste Stück für ganz Südamerika. Denn die Südamerikaner lieben den Tanz und die Musik und die schönen Tänzerinnen. Und deshalb muss im Theater auch getanzt werden. Ach ja, nun muss ich schließen. Ich muss viel üben mit Umberto, um die einbeinige Tänzerin gut spielen und tanzen zu können. Ihr wisst ja, in meinem vorigen Leben saß ich doch meistens auf Claras Kopfkissen. Viele Grüße, eure Bella. Jetzt ist es fast Winter geworden und Bella ist schon lange unterwegs. Und weil es im Park ziemlich ungemütlich ist, treffen sich Herr Engel und Clara im Gewächshaus, wo es warm ist wie in Südamerika. Aber sie treffen sich fast aus Versehen, denn Clara wollte sich vor allen Dingen einmal wieder den Papagei ansehen, der fröhliche Weihnachten sagen kann. Und so lange dauert es bis Weihnachten ja auch nicht mehr. Und Herr Engel, arbeitet er überhaupt noch im Park? Tag, Clara! Fröhliche Weihnachten! Oh, Herr Engel, dass ich Sie mal wieder treffe. Waren Sie wirklich krank? Natürlich. Und außerdem habe ich eine Menge zu tun zu Hause. Ich habe eine Menge Ärger zu Hause. Das tut mir leid. Mit deiner Mutter? Nee, mit Jennifer. Wer ist denn das? Na, die von Georg, die Tochter. Stellen Sie sich das vor, ich habe Sie erwischt mit meinem neuen T-Shirt vorm Spiegel. Da war ich vielleicht sauer. So schlimm kann das doch nicht sein. Hat die blöde Tussi auch gesagt. Da war ich noch saurer. Es ist mein Lieblings-T-Shirt. Lieblings-T-Shirt! Steht Darling drauf. Darling heißt Liebling. Aha. Aber es steht in Spiegelschrift drauf. Deshalb stand Jennifer ja auch vorm Spiegel. Aber Darling bin ich, nicht Jennifer. Klar, Clara. Hat Bella nun geschrieben? Simsalabim. Hier. Gerade gestern angekommen. Aber kann sein, es ist der letzte. Woher wissen Sie das? Willst du lesen? Ja. Liebe Clara, lieber Engel, es ist wunderbar. Liebe Clara, lieber Engel, es ist wunderbar. Ich spiele die Rolle der einbeinigen Tänzerin und keiner merkt, dass ich zwei Beine habe. Ich tanze und alle sind begeistert. Wenn ihr mich doch sehen könntet. Die Generalprobe war gestern auf dem Schiff und fast alle haben zugeguckt. Auch der Kapitän und Lars und die wilden Matrosen. Und einige haben sogar geweint. Umberto sagt, ich wäre die beste einbeinige Tänzerin, die er je hatte. Und der Prinz hat sich in mich verliebt. Aber das war schon klar. Ich kann gar nicht sagen, wie es kommt. Auch ich habe mich in ihn verliebt. Und das war natürlich nicht klar. Aber man kann nichts dagegen machen. Also, werden wir heiraten. Lars ist ja ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht zu seinen Zwillingen mitkommen kann. Aber er sieht es ein, dass das nun nicht mehr geht. Du, Clara, musst verstehen, dass ich jetzt auch nicht mehr zu dir nach Hause zurückkommen kann. Denn ich bin ja nun Künstlerin und dazu fast verheiratet. Also, bitte sei nicht traurig, denn mir geht es gut. Und ich glaube, du brauchst mich nicht mehr so dringend. Wenn ich aber eines Tages mit unserem Theater in Europa gastiere, dann besuche ich dich bestimmt. Und du schaust mich in einer meiner Vorstellungen an. Sowas steht ja in der Zeitung. Vielleicht hast du dann schon Kinder und bringst sie mit. Und die bringen ihre Lieblingspuppen mit ins Theater. Aber die nicht hinterher vergessen. Umberto würde sie glatt mitnehmen. Ich muss jetzt schließen, weil die Reise durch Südamerika losgeht und der Zug steht schon unter Dampf. Und ich bin wirklich sehr aufgeregt. Liebe Grüße, eure Bella. Tänzerin. Muss toll sein. Ballett wollte ich ja eigentlich auch machen. Aber das wären dann drei Sachen außer der Schule. Das ist natürlich zu viel. Meint Mama. Sie haben gar keine blauen Finger mehr. Gibt keine Tintenschnecken um diese Jahreszeit. Und ich arbeite ja auch nicht mehr im Park. Bellas letzter Brief ist mit Bleistift geschrieben. Stimmt. Bleistift gibt keine Tintenflecken. Stimmt schon wieder. Die Briefe haben Sie alle geschrieben, Herr Engel. Ach. Puppen können na klar gar nicht schreiben. Und Sie haben gesagt, Sie schreiben mit Bleistift in der Küche. Denk dir, mit Computer schreibe ich jetzt auch. Und was? Eine Geschichte. Und Bella wird nicht mehr schreiben? Glaub nicht. Schade. Wenn Sie fertig sind mit der Geschichte, zeigen Sie mir die dann? Klar, Clara. Wenn Sie jetzt mit Computer schreiben, dann können Sie die Geschichte ja mit E-Mail schicken. Da ist sie schneller da. Klar, Clara. Das könnte ich wirklich tun. Bellas Briefe. Kinderhörspiel von Hans Zimmer. Musik Lutz Glandin. Es spielten Clara, Lilli Zahavi, Moritz, Jan-Josef Liefers, Bella, Mira Partecke, Erzähler, Martin Seifert. Ton, Andreas Meinitzberger, Regieassistenz, Katrin Martin, Regie, Karl-Heinz Liefers. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003. Redaktion und Dramaturgie, Christina Schumann.